Ja. Ist schon genug, und ist genug. Du sprach doch ein bisschen mit dem Applaus. Ich hab ja noch mehr auf der Pfanne. Passen's auf. Der Dünnes, der liegt schwer verletzt und bandagiert im Krankenhaus. Der Schäl, den besucht, jammert. Ach nee, Sette. Ach, Dünne Mann, das ist doch nicht möglich mit dir. Ich hab dich doch noch gestern mit einem leckeren Mädchen im Kino gesehen. Das is it, jo, stöhnt der Dünnes. Ming Frau hätt mich auch gesehen. dort trifft der Dünnes dem Schäl und sagt dem ganz fröhlich: Schäl, du kannst mir gratulieren. Ich bin Papa geworden. Da staunt der Schäl aber und sagt: Wat dann? Du Papa? Davon hatte ich ja keine Ahnung. Wie jedet den Dinger Frau? Bedrückt antwortet der Schäl: Och, ganz jod. Die weiß dat noch ja nicht. Der kleine Dünnes kommt aus der Schulheim. Papa, weißt du, wo der Napoleon gestorben ist? Nee, sagt der Papa. Wo denn? Auf Helena. Du bist recht. Ihr lernt wohl nur noch Sauereien in der Schule, wa? Ja, da sagt der Dünnes dem Schäl: Weißt du, Schälemann, meine schönste Stunden verdank ich dem Theater. Na, erstaunt, fragt der Schäl, warum das dann? Gehst du so oft hin? Nee, sagte ich nicht. Einfach meine Frau. Der Dünnes erzählt eine aufregende Geschichte. Stell dir vor, Schäl. Et war grad düster im Zimmer. Da sind nicht doch in Gestalt herumschleiche, in ming West fasse und minge letzte 50 Mark Sching Rus nehme. Der Schäl, der staunt und sagt: Nee, ach, war der Pech, dass du keine Revolver gehabt hast. Empört schaut der Dünnes ihn an und sagt: Jo, bist du dann Jäcksche? Ich wollte doch nicht Wittmann werden. Der Lehrer geht mit seinen Schülern in eine Tierhandlung, um den Kindern einen sprechenden Papagei vorzuführen. Nun guck dir mal. Der Papagei da, der hat an jedem Bein ein Kettchen. Wenn ich an dem rechten Kettchen ziehe, da sagt er: Guten Morgen. Und wenn ich an dem linken Kettchen ziehe, dann sagt er: Gute Nacht. Da fragt das Fritzchen: Ja, Herr Lehrer. Und wenn sie nun an beiden zugleich ziehen, dann falle ich auf die Schnauze, du Idiot, schreit der Papagei. Erdkundeunterricht. Die Lehrerin führt gerade einen Film vor. Schritte schleichen nach vorn. Als es wieder hell wird, ist vor der Tafel ein großer See. Ich geb demjenigen Schüler, der das gemacht hat, Gelegenheit, es wieder zu beseitigen. Hier ist ein Eimer und ein Lappen. Es wird wieder dunkel. Die Filmvorführung, die geht wieder weiter. Wieder hört man Schritte, die nach vorne schleichen. Dann wird es zum zweiten Mal hell. Neben dem See ist ein Zweiter. Und auf der Tafel steht: Der große Pisser hat wieder zugeschlagen. Der Tönnies und der Schäl, die essen in ihrer Stammwirtschaft an der Theke zum Bier immer Frikadelle. Längere Zeit verzichten sie darauf. Da fragt der Wirt, ob sie ihnen denn nicht frisch genug seien. Da verzieht der Schäl sein Gesicht und sagt: Nee, wissen Sie, so lang, wie Sie das Schild nicht aus dem Fenster nehmen, ältere Frau zum Kochen gesucht, so lang essen wir nichts mehr. Der Schäl wankt total besoffen heim. Am nächsten Morgen findet er sich auf dem Boden vor seinem Bett liegen. Benommen erhebt er sich. Hast du da nichts gemerkt, dass du aus dem Bett gefallen bist? Fragt seine Frau. Ja, sagte ich, ich schon da so jetzt gut. Ich schon ever ja nicht gewusst, dass ich das war. In der ersten Schulklasse hat der Jübsche dauernd gestört, obwohl die Lehrerinnen schon ein paar Mal aufgefordert hat, ruhig zu sein. Der Typsche macht sich nichts daraus und quatscht immer weiter. Die Lehrerin platzt vor Wut. Typsche, jetzt kommst du aber mal nach vorne. Der geht ganz langsam nach vorne und die Lehrerin packt ihn, zieht ihm das Büchschen runter und legt ihn über die erste Bank. Da kriecht er nun ganz schön das Ärsche gekloppt. Der Typsche lacht und lacht. Die Lehrerin, fast ohnmächtig vor Wut, klopft ob der Jung immer fester. Und er lacht und lacht. Da reißt die Lehrerin der Jung hoch, schüttelt ihn und seht: Also Jung, ich könnte dich umbringen, wenn du mir nicht sagst, auf der Stelle sagst, warum du so dreckig lachst. Da ruft das Jüngelchen: Oh, Fräulein, entschuldigen Sie bitte, aber ich muss so lachen, denn ich schenk mir den Schwänzchen im Tintenfass. Wo ist es am schönsten? Fragt der Lehrer. Einer der Jungen weiß Bescheid. Im Bett mit einer schönen Frau. Der Lehrer ist empört. Du unverschämte Lümmel, du. Ich werde deinem Vater einen Brief schreiben. Nach einigen Tagen fragt nun der Lehrer, was der Papa dann gesagt hätte. Ja. Minge Vater ist derselben Meinung wie ich. Und falls Sie, Herr Lehrer, anderer Meinung sind, dann soll ich mich vor Ihnen sehr in Acht nehmen. Der Lehrer schreibt das Thema für einen Klassenaufsatz an die Tafel. Wenn der Zug vorüberfährt. Nach 3 Minuten gibt das Galschen seine Arbeit ab. In seinem Heft steht: Wenn der Zug vorüberfährt, trete ich zur Seite. Der Lehrer schreibt darunter: Und ich trete dir gleich sonst wohin. Karlchen fügt noch einen Kommentar dazu. Besser in der Arsch getreten als vom Zug überfahren. Bekanntlich ging früher zum Fronleichnam die Prozession immer durch die Straßen. Alles war festlich geschmückt. Ein feierlicher Zug mit festlich gekleideten Menschen zog sich durch die Gegend. Besonders für die Jugend war das was Besonderes. Die kleinen Jungs, die wurden fein gemacht mit dunklen Anzügen und die Mädchen in weißen Kleidchen mit so weißen Handschüchen und einem Seidentaschentüchchen, mit dem dann die brennende Kerze getragen wurde. Ja, dann wurden Gebete, wurden ja immer gewechselt und gemurmelt und alles war doch von einer gewissen Ergriffenheit und Würde. Diesmal, Jung, ging nun zum ersten Mal auch das Lieschen, das Töchterchen vom Dünnes mit. Und als die Prozession durch die Straße kam, in der das Lieschen wohnte, sagte plötzlich einer aus der wartenden Menge: Du da, du Kleiner, bist du nicht dem Dünnes sein Lieschen? Ärgerlich, so laut angesprochen zu werden, sagte das Lieschen dann: Leck mich doch am Arsch, ich bin ein Engelchen. Der Schell zieht aufs Land. Nach einiger Zeit besucht ihn der Tünnes. Du küsst mir grad recht, freut sich Schell. Ich will das Hus weißeln. Da kannst du mir helfen. Er legt ein Brett übers Fenster Sims und setzt sich innen auf das eine Ende. Den Tünnes schickt er nach draußen auf das andere Ende des Brettes zum Streichen. Na, so sitzen sie da so ungefähr wie auf so ein Wipp. Plötzlich klingelt es an der Haustür. Der Schäl springt von seinem Brett ab und saust die Treppe runter. Als er die Haustür öffnet, liegt der Dünnes davor. Na, da fragt der Schäl ganz lieblich: Hast du geschält, Dünnes? In einem rheinischen Puffsträßchen rangeln sich so zwei Hunde. Mal seitlich oder mal hintereinander. Ja, oder mal eine oben, der andere unten, dann schon wieder mal der andere unten, der andere oben. Aber ich wollte sagen, also die können sich einfach nicht trennen. Das soll ja schon mal bei den Hunden vorkommen. Das Jüppchen beobachtet das die ganze Zeit und sieht, wie die beiden Hunde plötzlich durch ein offenstehendes Kellerfenster in den Keller fallen. Da läuft der Jung zu dat Haus rüber und klingelt. Als dann geöffnet wird, sagte: Sie, Fräulein, Ihnen ist gerade Ihr Reklameschild in der Keller gefallen. Der Schäl erzählt dem Dünnes: Du, dem Bittersing-Frau ist gestern der Treppe raufgefallen und hätt sie ein Stück von der Zunge aufgebissen. Seht der Dünnes ganz traurig: Mensch, was hätt der für Glück? Zwei Freunde arbeiten auf der gleichen Baustelle und eines Tages lässt der eine seine Schaufel liegen und schreibt mit Kreide drauf: Leben bitter, bring mir mein Schöpp mit. Ich hanse verjesse. Der Bitter, der liest dat, wischtet ab und schrieb drauf: Ich bring den Schöpp nit mit. Ich hanse nit je Sinn. Der Schäl fragt seinen Freund Dünnes: Na, wie jeder da dann? Ist du die Sauferei gut bekommen? Ja, mir ganz gut, sagt der Dünnes. Aber min Frau nit. Was dann? Dinger Frau? Wundert sich der Schäl. Und die war doch ja nicht dabei. Nee, das nicht. Aber heiser ist sie. Erbost seht der Jupp: Ich lass mich von mein Frau scheiden. Hast du denn eine Grund? Fragt der Peter. Grundchen noch. Sie läuft immer in der Wirtschaft rum. Was dann? Säuft die denn? Nee, dat nit. Aber die sucht mich überall. Der Jupp hat Zechsprellerei begangen und der Wirt schmeißt ihn einfach raus. Als er sich gerade in der Josse aufrappelt, kommt der Kellner noch raus und tritt ihm ganz gehörig in den Hintern. Hey, was soll dat dann? Stöhnt der Jupp. Dat waren ming Prozente, seht der Kellner und seht wieder in der Wirtschaft. Da fragt der Jupp, Singelfreund Peter, sag mal, Peter, warum bist du eigentlich nicht verheiratet? Ach, meint der Peter, wisst ihr, dat ist bei uns so Tradition. Mein Großmutter war nicht verheiratet. Mein Mutter war nicht verheiratet. Ja, und ich bin auch nicht verheiratet. Peter, gestern haben sie aus dem Rhein zwei herausgefischt. Die waren zusammengebunden und haben die Zunge raushängen. Jupp, das war sicher wieder so ein Liebespaar. Das kommt jetzt öfter vor. Quatsch! Das waren ein paar Halbschuhe. Ja, der Schreinermeister Schmitz ist von seinem gewohnten Dämmershoppen noch nicht nach Haus gekommen. Seine Frau bekommt es mit der Angst zu tun und schickt den kleinen Lehrjung, um nach dem Meister zu gucken. Nach wenigen Minuten ist der Jung wieder zurück. Der Meister ist gefallen. Der liegt vor dem Wirtschaft. Mitten auf der Straße. Um Gottes Willen, ruft die Frau Meisterin. Hat er was gebrochen? Ja, Meisterin. Mindestens 7 Bierchen oder eine halbe Hahn. Bei Schmitzens sind die Gardinen gewaschen worden und dem Hausherrn bleibt nichts anderes übrig, als sie unter der sachkundigen Aufsicht und Leitung seiner Frau wieder aufzuhängen. Das tut er auch mit so viel Eifer, dass er dabei von der Leiter fällt. Ratlos und laut jammernd steht seine Frau bei ihm. Erschrocken bleibt er auf seiner schmerzenden Rückseite sitzen. Da wird das mitleidvolle Jammern und Klagen der Frau plötzlich von einem sehr menschlichen und sehr kräftigen Ton unterbrochen, der ihrem Ehemann entfährt und von ihm mit den Worten kommentiert wird: Gott sei Dank, innerlich habe ich mal nichts verletzt. Eine Bäuerin holt den Arzt zu ihrem kranken Kind. Es leide an Kopfschmerzen und habe Fieber. Ja, hat dann die Kleine auch schon fantasiert, will der Arzt wissen. Ja, oh ja, Herr Doktor, aber ganz dünn. Vor der Schule, da wird ein Schild aufgestellt. Autofahrer, nehmt Rücksicht auf die Schulkinder. Tags darauf klebt ein zweites Schild darunter. Wartet lieber auf die Lehrer. In der ersten Schulklasse erklärt die Lehrerin den Kleinen, dass man sich an gewisse Dinge halten müsse. Ruhig zu sein, wenn andere sprechen, nicht in der Schulstunde zu essen oder Kaugummi zu kauen und so weiter und so weiter. Kurz danach zeigt der kleine Peter auf und sagt: Fräulein, Ich muss mal Pipi machen. Hör doch auf, Junge, das sagt man doch nicht. Nein, nein, das gibt es nicht. Ich habe da eben gesagt, die ganze Klasse, dafür ist die Pause da. Der kleine Peter aber, Fräulein, ich kann das nicht mehr aushalten. Fräulein, ich muss Pipi machen. Na, also die Lehrerin, die lässt ihn endlich gehen. Nach kurzer Zeit kommt er wieder zurück und ist von oben bis unten batschenass. Na, bitteschön, was ist denn los? Wie siehst du denn aus? Fragt die Lehrerin und der Kleine erwidert unter Tränen. Ich kann nichts dafür. Der Herr Oberlehrer hat mich ganz übersehen. Die Klasse 4 geht mit ihrem Lehrer in das Museum. Das Fritzchen setzt sich müd von dat viele herumlaufen auf einem Stuhl. Da darfst du aber nicht sitzen, Fritzchen. Das ist doch Stuhl von Karl dem Großen, flüstert ihm der Lehrer zu. Seht ihr, Fritz? Ach, Herr Lehrer, nur um Menschen. So wie der zurück, künste ich nur noch. Der Köbis und der Peter, die fahren auf einem Tandem eine ganz steile Bergstraße rauf. Als die zwei dann schweißgebadet oben ankommen, da sagt der Köbis aufatmend, Levi J., das war aber eine steile Berg. Ja, antwortet der Peter. Wenn ich nicht die ganze Zick gebremst hätte, dann wären wir bestimmt rückwärts gefahren. Auf einer Sauftour sagt der Schell dem Tünnes schon sehr angeheitert. German, jetzt stehen wir auf. Wenn wir noch gehen können, dann gehen wir noch nicht. Können wir aber nicht mehr gehen, dann gehen wir. In der Maschinenfabrik von Schieß und Co. in Aachen geschah vor Jahren ein Unglück, dem der Werkmeister namens Runge und der Arbeiter namens Kampf zum Opfer fielen. Als sie den dann begraben, da ging auch der alte Geheimrat Schieß persönlich mit in der Leichenzug. Am Grab hielt dann der Geistliche eine Rede, in der er die Tugenden der beiden Verunglückten preisen tat, ihren Fleiß und ihre Plage. Seine Rede schloss der dann schwungvoll mit dem Satz, Runge, du hast ausgerungen. Kampf, du hast ausgekämpft. Da flüsterte der alte Geheimrat Schieß seinem Nachbar zu. Anstandshalber kann ich mich von dem Pastor aber nicht begraben lassen. Tünnes ist in Rom. Fragt ihn eine Dame, können Sie mir sagen, wo die Laokoon-Joppe ist? Tünnes bedauert und sagt, nee, wir sind mit Neckermann hier. An der Grenze in Aachen fragt der Zöllner einen, der aus Belgien kommt, was haben Sie zu verzollen da in dem Sack auf Ihrem Fahrrad? Nix, sagt der Mann. Was ist denn in dem Sack? Sand. Da können Sie hier. Nach ein paar Tagen erscheint derselbe Mann wieder mit einem Sack auf dem Fahrrad. Auf des Zöllners Frage kommt wieder die Antwort. Sand. Man kontrolliert. Und es ist wirklich Sand. Als der Grenzjäger kurz darauf wieder mit einem Sack ankommt und behauptet, Sand darin zu haben, werden Sack und Sand beschlagnahmt und intensiv untersucht. Man vermutet alles Mögliche darin versteckt, Kokain, Diamanten, Kleingold und so weiter. Aber nichts. Es ist und bleibt Sand. Beim vierten Mal wird so ja eine Untersuchung durch das Chemische Institut der Technischen Hochschule Aachen durchgeführt. Ergebnis der Analyse? Sand. Also das wird nun der Zollverwaltung unheimlich. Und als der Mann erneut wieder mit an der Grenze erscheint, hat der Jedmann einen unbürokratischen Weg und lädt den zu einem vertraulichen Gespräch ein, bei garantierter Straffreiheit. Nun sagen Sie doch mal, Männchen, sagen Sie doch mal ganz ehrlich, was schmuggeln Sie denn eigentlich? Die Antwort: Fahrräder. Schell sucht ein dünnes. Wo ist der dann? Im Krankenhaus, berichtet man ihm. Wie ist das denn gekommen? Ja, der wollte bloß in Leiter runtersteigen, die ja eine andere fortgenommen hat. Mengenlehre Unterricht in der Schule. Also Kinder, jetzt pass auf. Ich mache hier auf dem Tisch drei Haufen. Was hört denn da zu lachen? Wenn ihr so albern seid, setze ich noch einen vor die Tür. Das Kläuschen hat seinen Radiergummi fallen lassen und krabbelt suchend unter den Bänken herum. Inzwischen fragt der Lehrer: Was würdet ihr denn auf meinem Grabstein schreiben? Da hört man das Kläuschen, der gerade seinen Radiergummi entdeckt hat. Da liegt das Miststück und rührt sich nicht. Gestern haben wir über den Tier gesprochen. Was wisst ihr nun über den? Fragt der Lehrer. Der Tier ist blutrünstig. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, der Tier ist sehr stark. Ja, sehr richtig, sehr schön. Der Tier ist sehr klug. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aber er schreibt schlecht. Was ist das? Was sagst du? Ja, wie kommst du denn darauf, Liesen? Na, sie haben doch selber gesagt, der Tier hat eine furchtbare Klaue. Der Religionslehrer fragt das Fränzchen, was er zuerst mache, wenn er morgens aufstehe. Ja, ich gehe auf die Toilette. Du sollst beten, sagt der Lehrer. Und was machst du, Karlchen? Ja, ich gehe auch zuerst auf die Toilette. Und du, Otto? Ich bete, antwortet der Otto. Sehr schön, Otto, sehr schön, das höre ich gern. Und wie lange betest du, Otto? Solange ich auf der Toilette bin. Der kleine Herbert wird vom Lehrer aus der Klasse rausgeworfen. Vor der Tür fängt er schrecklich an zu lachen. Da kommt gerade der Rektor vorbei und fragt: Sag mal, warum stehst du dann vor der Tür und lachst? Darauf das Herbertchen: Ja, Herr Rektor, ich habe in der Klasse einen sausen lassen. Ich durfte raus. Die anderen müssen jetzt in dem Mief umkommen. Das Fritzchen fährt mit dem Bus zur Schule. Da steigt eine Frau mit einem kleinen Kind zu. Der Fritzemann steht von seinem Platz auf und lässt die Frau sitzen. Oh, sagt die Frau, Du bist aber eine richtige kleine Gentleman. Nach Tagen fragt der Klassenlehrer zufälligerweise, wer kann mir denn sagen, was ein Gentleman ist? Oh, ich, sagt das Fritzchen ganz laut. So, du weißt das? Ja, Herr Lehrer, ein Gentleman, das ist, wenn man eine Frau mit einem Kind sitzen lässt. Im Unterricht wird die Beschaffenheit des Menschen durchgenommen. Der Mensch kann also mit dem Mund reden, mit den Füßen laufen, mit der Nase riechen und mit den Händen arbeitet. Da aber protestiert das Karlchen ganz feste. Das ist aber beim Herrn Meier daneben und zwar ganz anders. Bei dem riechen die Füße, läuft der Nas, arbeitet das Mundwerk und reden die mit der Hand. Diktat in der Schule. Da fragt die Lehrerin, na bitte, wie weit bist du? Ach, wenn es sein müsste, über vier Bänke. Zukünftige Berufsträume werden in der 6. Klasse besprochen. Na, und du, Ingrid, was willst du denn einmal später werden? Ach, ja, das ist eine Frage, Fräulein. Wissen Sie, wenn mein Buselmann eine Wucht wird, wird ich Schauspielerin. Ah, schau. Ja, und sonst? Ja, sonst Lehrerin wie Sie. Heinrich, sagt die Lehrerin ärgerlich zu dem 13-Jährigen, ich weiß nicht, warum du in letzter Zeit im Unterricht so träumst. Es ist schrecklich. Ja, es ist schrecklich. Ich bin so verliebt. Höre ich recht? Ja. In wen? In sie. Nun hört aber wirklich alles auf. Ich bitte dich, ich und ein Kind. Muss ja nicht sein, Fräulein. Ich sehe mich schon vor. Papa, unsere Lehrer hat gesagt, der Bizeps mache den richtigen Mann aus. Hätte dat gesagt, dat Ferkel. Der Lehrer fragt in der Schulmäxchen, wer hat die Teutonen geschlagen? Ja, die Teutonen? Oh, das tut mir leid, Herr Lehrer. Aber das Spiel muss ich im Fernsehen verpasst haben. Der Dünnis, der kommt in den Himmel und fragt den lieben Jott, Sarens, lieber Jott, ist das wahr? Für dich schwere 1000 Jahre so viel wie ein Minütchen. Und als der liebe Jott dies bestätigt hat, will der Dünnis weiter wissen. Und wie viel ist es dann für dich? 1 Million Mark. So viel wie eine Rosche, antwortet der liebe Jott. Liebe Jott, dann leihen wir uns eine Rosche, bittet der Dünnes. Und darauf der liebe Jott. Ja, warte Minütchen. Ja. Der Bitter erkundigt sich bei seinem Freund. Du, der eine angelt aus Leidenschaft, der andere aus Sport. Wieder eine andere will damit die Langeweile vertrieben. Ich angele wehe mein Nerven. Und du? No, wegen de Fisch. Bei ihrem Aufenthalt in München gehen Dünnes und Schäl über die Isarbrücke. Ein Fremder fragt die beiden, wie denn der Fluss heiße. Dünnes und Schäl, die gucken sich ratlos an. Und dann meint der Dünnes, dass der Fluss da, Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber bei uns in Köln ist das der Ring. Strahlend sagt Schell, ich han meiner Frau zum Geburtstag ein Blumenpötsche geschenkt. Dünnes schaut ihn mitleidig an und sagt, bist du dein Jack? Das ist doch keine Überraschung. Oh doch, trumpft der Schell auf. Sie hätte sich doch einen Pelzmantel gewünscht. Sagen's Dünnes, wie gefällt er dann in der Ehe, erkundigt sich der Schell. Der Dünnes strahlt. Ach, Schell. Oh. Ich fühle mich wie neugeboren. Wie ein ganz kleines Wickeltitzchen. Ich rauche so ja wieder heimlich. Im Obstjachten des Religionslehrers werden Nacht für Nacht Äpfel geklaut. Deshalb stellt er ein Schild neben dem Apfelbaum auf. Da steht drauf, J sieht alles. Am nächsten Morgen fehlen wieder ein paar Äpfel. Und auf dem Schild ist gekritzelt, aber er verpetzt uns nicht. Der Schäl lehnt über dem Brückengeländer und flucht. So ein Pech, verdammt noch einmal. Jetzt ist mir doch der Brill in der Mosel gefallen. Ein Passant verbessert. Sieh, das ist nicht die Mosel, sondern der Ring. Na, sehen Sie, reagiert der Schäl, wie schlecht ich ohne Brill sehen kann. Ein Lehrer trifft seinen älteren Kollegen, der seit einem Jahr pensioniert ist. Sie sehen aber ja nicht gut aus, meint der jüngere Kollege. Ja, das ist doch kein Wunder, brummt der Pensionär, wo ich doch jetzt keine Ferien mehr habe. So, saht ein rheinisch-bärischer Pastor am Ende seiner Sonntagspredigt. Und nun noch ein Wort, ihr Liebte im Herrn, zur heutigen Kollekte. Derjenige, der in letzter Zeit die Knöpfe in den Klingelbeutel steckte, bitte ich, weil ich jetzt Knöpfe noch han, diesmal um ein Röllchen Jarn. Amen.